Abschnitt 21 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Entlarvung. November 1915. Europa hat sich abgeschminkt. Befreit von Rouge und Puder steht eklig da das Luder und faucht. Und stinkt. Den Schnürleib sittlicher Kultur warf sie zum Kunstkorsette. Statt Rippen, Bajonette hält feil die Hur. Europa, mach das Hemde zu. Der Anblick deiner Nacktheit ist Gift und Abgeschmacktheit. Krepiere, du. Ende von Abschnitt 21.